Hallo und herzlich willkommen zum 63. ConnenCast. Heute mal wieder ein Themenpodcast, in dem wir analysieren wollen, warum es keine neuen Folgen von Detective Conan in Deutschland gibt, seit wann es keine neuen Folgen in Deutschland gibt und was da so die Hintergründe sein könnten. Und mit dabei ist heute auch Clemens. Seid gegrüßt. Dann ist mit dabei Olli. Ja, schönen guten Tag. Und zu guter Letzt begrüße ich noch Sarah. Ja, und ich würde sagen, dann starten wir gleich einmal mit ein paar geschichtlichen Hintergründen. Nämlich liegt ja schon einige Zeit zurück, dass Detective Conan hier in Deutschland als Erstausstrahlung lief. RTL 2 begann ja 2002, meine ich, oder 2001 damit, Detective Conan in Deutschland auszustrahlen mit der ersten Staffel. Und die letzten Episoden von den 333 bisher synchronisierten lief dann am 3. Juli 2006 auf RTL 2, damals noch im Nachmittagsprogramm unter der Woche. Und seither gibt es praktisch keine Detective Conan Folgen mehr, weder bei RTL 2 noch bei einem anderen Sender. Also keine neuen Detective Conan Episoden. Es gab 2007, 2008 und 2009 noch diverse Wiederholungen bei RTL 2 und jetzt auch bei Viva, aber wirklich neue Episoden gab es seither eigentlich nicht. Wobei man ja bei Viva sagen könnte, aufgrund der Tatsache, dass sie die ungeschnittenen Episoden teilweise veröffentlicht haben, könnte man sie ja so als Teil neue Folgen sehen, weil neue Szenen mit drin waren. Stimmt, ja. Viva hat ja die ersten 39 Episoden, meine ich, ungeschnitten gezeigt und dann auch später bei der zweiten Staffel oder wann auch immer die damit angefangen haben, haben die dann auch ungeschnittenes Material verwendet, was sie dann von RTL 2 angeblich bekommen haben, die das aber nicht verwendet haben früher. Die haben meines Wissens nach die geschnittene Fassung gezeigt und nur die ersten 39 Folgen ungeschnitten gezeigt, teilweise, wenn ich mich da nicht täusche. Ich kann dir mal ein paar weitere Hintergründe geben. August 2010 wurde in unserem Newsblog vom damaligen Redakteur Robi berichtet, dass Alcatel Media, also die praktisch für die Werbung für RTL 2 bereitstellt und dort Werbepartner sucht, die hat darüber berichtet, oder die hat angegeben, dass Detective Conan im kompletten Jahr 2011 angeblich bei RTL 2 laufen sollte. Das war aber, wie wir wissen, leider nie der Fall. Und am 11. November 2010 gab es dann diese berühmt-berüchtigte Facebook-Kampagne von MyPoquito, wo 5555 Fans erreicht werden sollten und sich RTL 2 im Anschluss danach um neue Folgen bemühen wollte. Das war natürlich der reinste Reinfall. Also die 5555 Fans wurden innerhalb von 5 Tagen erreicht, auch wieder eine 5. Wohlgemerkt, es ging um neue Abenteuer, oder wie war das? Ja. Sie haben auf jeden Fall geschrieben, dass es neue, ja, ich glaube neue Abenteuer kann das sogar gewesen sein. Also es soll auf jeden Fall neue Folgen, Filme, was auch immer, irgendwas Neues mit Detective Conan geben, nicht die alten 333 Folgen. Ja, und dann haben wir es, wie gesagt, auch innerhalb von 5 Tagen von 4.100 Fans auf 5.555 Fans geschafft, sogar noch weit mehr, ich meine, das waren irgendwie bald 6.000 oder sowas am Jahresende, bis zum eigentlichen Stichtag sozusagen waren es, glaube ich, sogar schon 6.500 oder sowas. Also es waren wirklich massenhaft Fans, die gesagt haben, wir wollen neue Conan-Folgen, haben das geliked oder auf Gefällt mir gedrückt. Aber das Versprechen wurde eben nie eingehalten, also nie wirklich eingehalten mit den neuen Folgen. Ja, im November 2010, wieder 4 Tage später oder 3 Tage, am 19. November, hat RTL 2 dann die Ankündigung gemacht, dass die Kinofilme im Januar des Folgejahres, also 2011, bei RTL 2 laufen sollen. Dann wieder auch, wie gewohnt, im Nachmittagsprogramm unter der Woche, 13 Uhr, 14 Uhr oder sowas, liefen die dann alle bei RTL 2, alle 13, die damals in Deutschland waren. War natürlich erstmal ein kleiner Schritt. Die Kinofilme gab es ja bis dahin noch nicht im deutschen Fernsehen. Und das war sozusagen die Free-TV-Premiere, wenngleich es natürlich ziemlich geschnitten war, bis auf Film 2, meine ich, der ja eine FSK 6 hat. Ansonsten waren aber alle geschnitten und von daher auch nicht in der Qualität, in der wir sie von den Filmen kennen, also von den DVDs und auch von den Blu-Rays kennen. Das war ja andere Liga. Außerdem waren die doch, glaube ich, auch zweigeteilt, dass sie an 2 Tagen gezeigt wurden, oder? Ja, genau. Also man hat den ersten Teil an einem einen Tag gezeigt und den zweiten am anderen Tag. Das überschnitt sich dann teilweise sogar wieder übers Wochenende. Das war dann ziemlich ungünstig. Positiver aber, was ich fand, dass RTL 2 keine Werbung in die Filme eingebaut hat. Also Werbung davor und danach ja, aber mittendrin in den Filmen gab es keine Werbung. Also man konnte die am ganzen Stück gucken. Ich meine, dreiviertel Stunde ungefähr pro Filmhälfte. Und das war nicht schlecht, muss ich dazu sagen. Also ich habe das auch teilweise angeschaut und es war wirklich gut für RTL 2 Verhältnisse, wenn man mal sieht, was bei den Episoden ist. Also das gibt's ja mal, wenn die Doppelfolgen ausstrahlen, gibt's ja manchmal schon zwischen zwei Episoden Werbung. Ja, fragt man sich, ob es wirklich sein muss. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob man zwischen Kinderprogramm, was wirklich als Kinderprogramm gekennzeichnet ist, wie es ja bei RTL 2 der Fall war, bei Viva ja nicht, inwiefern man Werbung ausstrahlen darf. Ich weiß, dass sie in 20-Minuten-Episoden auf jeden Fall keine Werbung ausstrahlen dürfen. Bei 40 Minuten bin ich mir jetzt allerdings nicht sicher. Deswegen. Also Nickelodeon darf zum Beispiel einfach keine Werbung in den Folgen ausstrahlen. Und Nickelodeon macht es auch nicht während Filmen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob das damit zusammenhängt, dass sie es nicht dürfen oder dass sie es nicht wollen. Ich schätze mal, ich weiß gar nicht, ob das, also bei Viva ist es ja auf jeden Fall gängige Praxis, dass in den Folgen Werbung gezeigt wird. Das machen die ja Ja, es immer. ist ja auch kein Kinderprogramm. Zumindest kein gekennzeichnetes. Ja, bei RTL 2, War es das allerdings? schwierig. Also es gibt da bestimmt auch bestimmte Einschränkungen, welche Werbung gezeigt werden darf. Während der Folge weiß ich das nicht. Ich meine, es ist ja eigentlich das gleiche Programm mit der gleichen FSK. Mit den gleichen Voraussetzungen, wahrscheinlich vom japanischen Lizenzgeber. Von daher schätze ich mal, hätten sie es vielleicht auch machen können. Und wäre, glaube ich, Ich auch weiß es halt nicht. aus werbetechnischer Perspektive besser gewesen, wenn man in einer Folge was zeigt, weil dann noch alle dranbleiben sozusagen. Nach der Folge ist es ja meistens so, die schalten ab oder schauen dann eben weiter. Aber es sind ja, glaube ich, auch einige, die dann abschalten oder mehr jedenfalls als während der Folge. Ja, ich glaube, Viva macht's. Viva nicht 10 Minuten, also 10 Minuten Con, Pause, 10 Minuten Con, Pause. Ja, ich Oder glaube. machen die 10 Minuten Con, Pause, 20 Minuten Con mit Folgenwechsel da drin und dann wieder Pause. Ja, ich glaube, es gibt nur zwei Unterbrechungen. Also es gibt zehn, also es gibt den ersten Teil der ersten Folge, dann kommt Werbung und dann kommt der zweite Teil und danach wird dann direkt der erste Teil der nächsten Folge Ja, angeschlossen genau. und dann kommt Werbung und dann kommt der Rest und dann ist Ja, es auch eigentlich schon ziemlich schlau vorbei. eben. Das ist ziemlich gut gemacht, aber es ist manchmal ein bisschen unklug, wenn man nach der ersten Folge ja noch die Vorschau auf die zweite Folge zeigt und dann direkt mit der nächsten Folge auch schon beginnt. Dann fragt man sich manchmal, warum sie denn überhaupt die Vorschau gezeigt haben, wenn da sowieso keine Werbung dazwischen ist. Und ja, wir hatten uns auch schon mal im speziellen Podcast, ich meine, das war der 44., wo wir auch schon mal über Viva gesprochen hatten. Da hatte ich glaube ich auch schon angemerkt, dass es ziemlich ungünstig gelöst ist, wie die Werbung eingebunden ist. Im Japanischen ist es ja so, dass dort immer, wer die japanischen Folgen kennt, der wird das wissen, dass da eine Tür zugeht, nach ungefähr der Hälfte der jeweiligen Episode, und dann kommt Werbung, und dann geht die Tür wieder auf, und die Folge geht weiter. Sehr gut gelöst. Finde ich sehr gut gelöst von den Japanern, das so zu machen. Ja, auch Das machen nicht nur die Japaner, das diese machen Tür, viele. die ja auch beim Anfang schon den Episodentitel sozusagen präsentiert, die geht dann wieder zu, und dann wieder auf, und also es hat so eine gewisse Kontinuität innerhalb der Folge auch, wenn dann diese Tür dann immer wieder auftaucht. In Deutschland ist es so, dass die Tür herausgeschnitten wurde und dass die Werbung allerdings an einer ganz anderen Stelle manchmal platziert ist. Also die ist dann nicht dort, wo im Japanischen die Tür war, wo man eigentlich auch so einen inhaltlichen Bruch manchmal hat, sondern die wird einfach ganz woanders eingebaut, wo es manchmal auch total sinnfrei ist und ja, da fragt man sich manchmal schon, warum die das überhaupt machen. Hätte man einfach die Tür vielleicht auch drin lassen können, vielleicht auch nicht, aber da hätte man auf jeden Fall die Möglichkeit, die Werbung am sinnvollsten zu platzieren, weil es die Japaner ja auch so machen. Also, die Japaner machen das ja erstmal, glaube ich, in jedem Anime. Ich glaube, fast jeder Anime hat diese Überblendung immer anders geregelt, aber ich glaube, fast jeder hat sie. Also, One Piece hat es auf jeden Fall, da kenne ich die japanischen Folgen. Ja. FMAB hat es auch. Also, Soul Eater auch. Also, ich denke, dass jeder Anime das hat, der ausgestrahlt wird. Und in Amerika wird das teilweise auch gemacht, bei Serien. Aber Okay. bei amerikanischen Serien wird es auch nicht genutzt. Tja. Also ich gucke NCIS und da gibt es im Amerikanischen extra diese Ausblendungen, die gemacht werden durch so ganz schnelle Szenenwechsel ins Schwarz-Weiße. Das wird in Deutschland auch nicht genutzt. Was meinst du jetzt mit Ausblendung? Also, dass es praktisch vor der Werbung, dass das dann rausgeht und dann. Wird schwarz-weiß ausgeblendet. Ja. Ah, Da okay. wird sozusagen Standbild gemacht, schwarz-weiß ausgeblendet. Ach Aber das so. wird im Deutschen nicht genutzt. Das kommt, Tja. die Werbung kommt einfach irgendwo rein. ist schwierig. Ich weiß auch nicht, inwieweit sich Viva damit auseinandersetzt, ob sie da überhaupt irgendwelche Möglichkeiten haben, das zu regeln. Dann sollte man vielleicht doch so lösen, wie es RTL 2 auch gelöst hat. Damals einfach die Werbung danach zeigen oder davor. Und dann hat man praktisch einen Grund, die Vorschau auf die nächste Folge zu zeigen nach der ersten Folge. Und innerhalb der Folge hat man auch keine Probleme, dass man eben die Werbung an der falschen Stelle ausstrahlt. Ich meine, normalen, so einen ganz normalen Zuschauern, die einfach einschalten und sehen, oh, da läuft ja Conan, schau ich mir mal an, die werden wahrscheinlich nicht merken, dass die Werbung an der falschen Stelle ist. Das ist dann wahrscheinlich hier eher bei uns der Fall, wo wir uns ein bisschen stärker damit auseinandersetzen. Bei RTL 2 früher wusste man ja immer, wenn die Zeitschrift zu sehen ist, die in der Luft umherschwirrt und aufgeschlagen wird, dann fängt Conan an. Ich will den Namen mal in abgewandelter Form nennen. Ultra Hero war zum Beispiel mit dabei. Ja. Ja. Also da wusste man immer, entweder jetzt kommt Conan oder jetzt ist Conan gerade vorbei oder wie auch immer, ne? Ja, da gab es ja Partnerschaften zwischen den Zeitschriften und Genau. dem Sender. Bei Viva ist es ja eigentlich nicht so geregelt. Und es gab ja auch zwischen, ich meine, EMA und RTL 2 gewisse Kooperation. Ich meine, dass da früher die Manga-Bände auch vorgestellt wurden. Das ist aber, glaube ich, schon ein bisschen länger her, wenn ich. Das muss ganz, ganz früh gewesen sein, in Ja, der Anfangszeit von Conan. also, wurden die, ich glaube auch. ja, irgendwann gab es mal so eine Werbung von den Manga-Bänden, ja. Ich Das erinnere mich an Band 49 oder 48, wo der da mit der Radarbrille zu sehen ist vorne drauf. Das habe ich noch in Erinnerung. Ist aber schon, ja, irgendwie sowas. Oh ja, Gott, ich erinnere mich ist auch. aber auch schon Ewigkeiten her, wenn man das mal bedenkt. Wir sind ja nicht mehr bei Band 49, sondern Band 72? 75. Ja, das ist schon 74? erstaunlich. Gab's das mal? Und bei Viva ist es ja gar nicht so, dass da irgendwelche Kooperationen sind. Könnte man vielleicht mal anstoßen. Wäre ja sicherlich nicht schlecht. Auch in Kombination mit Kase sicherlich, die ja auch die Rechte an den Filmen haben. Ich weiß nicht, wie die Rechte da gelagert sind mit Kase, RTL 2, Viva. Vielleicht kommen ja die Filme doch nochmal zu Viva und dann sehen wir die vielleicht nochmal uncut. Mal schauen, wie das aussieht. Auf jeden Fall kommen sie erstmal auf DVD, das ist wichtig. Ja. Ich kann noch mal ein bisschen fortführen. Es gab ja dann, wie ich sagte, die Erstausstrahlung der Filme bei RTL 2, Januar 2011. Dann wurde im Februar 2011, direkt, also einen Monat nach der Filmausstrahlung, bekannt gegeben, dass der Anime-Block von den Werktagen auf Sonntag verlegt werden soll, wie wir ihn eben bis zu seinem Schluss kannten. Und ja, das war praktisch auch schon der Untergang der Anime bei RTL 2 sozusagen. Im Mai 2011 gab Viva dann bekannt, nachdem sie schon einige andere Anime-Serien im Programm hatten, dass auch Detective Conan nicht mehr ausgeschlossen wird und dass Detective Conan durchaus vorstellbar wäre im Programm. Ja, im August 2011 gibt RTL 2 noch eine offizielle Erklärung, dass das Versprechen mit Detective Conan nicht eingehalten werden kann. Also erstmal Respekt an RTL 2, dass sie hier sagen, dass es nicht geklappt hat, dass sie da ja Eingeständnisse machen. Das fand ich ziemlich gut, auch wenn es teilweise ein bisschen spät kam. Also zig Fans hatten sich schon abgewandt. RTL 2 ist ja heute noch der Inbegriff von Schneiden und Verunstaltung von Anime-Serien, vergleiche Naruto oder andere Serien. Ja, das wird, glaube ich, auch auf Dauer nicht mehr ja zu vertuschen sein. Auch wenn sie jetzt keine Anime-Serien mehr ausstrahlen, aber genau, im November 2011 wurde dann von Viva angekündigt, Detective Conan auszustrahlen. Das waren auch schon ab Dezember, ab dem 5. Dezember 2011 der Fall und dann eben bis März 2013, also anderthalb Jahre hatten wir Detective Conan bei uns, fast anderthalb Jahre im deutschen Fernsehen wieder, bei Viva, eben abends jetzt das erste Mal, 18 Uhr ungefähr, ich weiß gar nicht, 18:30 Uhr ging es glaube ich meistens los, dann bis 19:20 Uhr. Ja, es gab zwei Durchläufe mit jeweils 333 Episoden, also alle wurden gezeigt, wie wir gerade eben schon sagten, teilweise ungeschnitten. Und dann kam später auch noch aufgrund der guten Einschaltquoten die Samstagswiederholung hinzu. Das fand ich auch sehr gut, dass man da Blöcke gezeigt hat am Samstag, wo 5 bis 6 Episoden aus der Vorwoche nochmal gezeigt wurden. Da hatte man, wenn man das verpasst hat am Montag bis Mittwoch, hatte man die Chance, alles nachzuschauen, die 5 bis 6 Episoden nochmal zu sehen, dazu auch zu tweeten über den Hashtag VivaConan, der ja sehr beliebt war und auch noch immer beliebt ist. Also der wird wahrscheinlich wieder bald aufgegriffen werden. Ja. Und seit November 2012 gab es auch Nachtwiederholungen am Folgetag ab jeweils ungefähr 1 Uhr. Jetzt läuft da, glaube ich, Inuyasha. Aber ja, Detektiv Conan war schon fest im Programm von Viva verankert und das fand ich auch sehr schön oder finde es auch immer noch sehr schön, dass Detektiv Conan dort so einen hohen Stellenwert einnimmt und zweimal schon mit allen 333 Episoden gezeigt wurde. Das war ja bei RTL 2 bisher eigentlich eher selten der Fall. Ich glaube, eigentlich gar nicht mit allen 333 Episoden in einem Zusammenhang. Nee, alle haben sie nicht wiederholt, sondern nur einzelne Staffeln dann. Ja, die wurden ja nach und nach immer erst ausgestrahlt, von 2002 bis 2006 und dann gab es danach aber nie wirklich eine komplette Ausstrahlung. Da gab es immer nur, ich meine, vor allem Teile der vierten Staffel, weil die eben auf dem damals aktuellen Schnittniveau von RTL 2 lagen, soweit ich das mitbekommen habe, weil Staffel 1, 2 und 3 noch relativ harmlos geschnitten wurden, soweit ich das mitbekommen habe. Staffel 1 eigentlich kaum geschnitten. Und bei Staffel 4 war es so, dass sie dort schon relativ hart geschnitten haben. Und dann haben sie das eben auch ausgestrahlt, wahrscheinlich, weil sie dann nicht mehr die Schere bei 1, 2 und 3 nachträglich ansetzen mussten. Ja, im März 2012 gab es dann auch eine Facebook-Umfrage bezüglich eventueller neuer Folgen von Detective Conan im deutschen Fernsehen, vor allem natürlich bei Viva. Da gab es auch andere Optionen für neue Serien und unter anderem auch die Option für neue Folgen von One Piece zu stimmen. Detective Conan steht dabei sehr gut ab, hatte eine Menge Stimmen, auch durch unsere Kampagnen und Kampagnen anderer Detective Conan Webseiten, die sich da alle zusammengeschlossen haben, gesagt haben, hey, wir wollen neue Conan Folgen, stimmt mal da ab. Auf Platz 1 landete aber, wie zu erwarten war, One Piece mit den meisten Stimmen, mit deutlichem Abstand. Danach folgte dann Detektiv Conan und mit neuen Folgen und auf Platz 3 und 4 meine ich irgendwie Sailor Moon vielleicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Wer landete dann da noch? Death Note war glaube ich auch dabei. War Naruto nicht auch dabei? Stimmt, Naruto war auch mit dabei. Auch mit neuen Folgen, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja. Da hatten die auch schon einige gezeigt. Ist natürlich die Frage, wie sich das Anime-Programm bei Viva jetzt entwickeln wird. Wir haben ja jetzt, sie haben ja die Rechte an One Piece, das wird ja aktuell abgesetzt. Dann, Inuyasha, Detektiv Conan und Naruto, was allerdings nicht so beliebt ist, was sie auch schon gemerkt haben und es deswegen kaum noch zeigen. Ist die Frage, wie sie jetzt weiterhin fortfahren. Immer alle drei Serien im Wechsel miteinander ausstrahlen, wäre, glaube ich, ein bisschen blöd. Da würde man irgendwann, glaube ich, zu häufig die Wiederholung zeigen und da wird der Fan auch abschalten. Bin mir nicht sicher, ob es sich lohnt, neue Folgen von Conan und One Piece anzuschaffen, ob sich das überhaupt lohnt, die zu synchronisieren. Kostet natürlich sehr viel, muss man dazu natürlich mal betrachten. Also neue Folgen sind natürlich nicht ganz ohne. Wir hatten in den letzten Jahren bei RTL 2 ja immer ungefähr 80er-Blocks, kann man sagen. Also erstmal 100 Folgen von der ersten Staffel, dann ungefähr 80 bei der zweiten Staffel. 70 oder 80 bei der dritten und dann nochmal ungefähr 80 bei der vierten Staffel und letzten Staffel. Und wenn man jetzt, glaube ich, neue Folgen ausstrahlt, lohnt es sich, glaube ich, auch nur, die in so einem großen Block zu kaufen. Und da ist natürlich die Frage, ob Viva auch so viel Geld hat, überhaupt neue Folgen in diesem Maße zu kaufen. Ich meine, es lohnt sich ja nicht, wenn man jetzt sagt, okay, wir kaufen uns 20 neue Folgen vom japanischen Lizenzgeber, synchronisieren die und strahlen die dann aus. Wenn man dann zwei Folgen oder meinetwegen auch eine Folge pro Werktag zeigt, dann ist man innerhalb von 4 Wochen durch. Und ich glaube, das kann nicht irgendwie das Ziel von Viva sein. Da sollte man wahrscheinlich eher auf 80 Folgen oder so gehen, um da auch genügend Material dann zu haben. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, das wäre natürlich gar nicht mal so schlecht, gönnen Sie dann den neu synchronisierten Folgen auch einen guten Sendeplatz, nämlich nur einmal die Woche oder zweimal die Woche, übers Wochenende zum Beispiel. Oder einmal werktags, also stimmt, pro Woche. Ja, das wäre... Genau, und dann hätte es quasi auch jeder gewisserweise die Möglichkeit, sich das anzusehen. Muss nicht unbedingt die Primetime sein, vielleicht so wie es in Japan der Fall ist, glaube ich 18 Uhr oder wie war das. Und dann können da auch viele, denke ich mal, zuschalten, gerade auch die, die lange darauf gewartet haben. Ja, ich denke auch, dass es eine Möglichkeit wäre. Man könnte es ja, wie gesagt, am Samstag eventuell machen, wenn man dann ja schon den Block hatte mit den 5 Wiederholungen von alten Folgen. Könnte man ja wieder aufnehmen, zum Beispiel sagen, okay, wir wiederholen 4 Folgen aus der Vorwoche. Oder man kann auch sagen, man strahlt vielleicht eine Folge pro Tag aus, wiederholt die dann alle am Samstag und danach setzt man dann eben eine neue Folge an, so als Höhepunkt sozusagen. Wobei das natürlich ein bisschen so ist, dass das dann vermischt wird. Das wäre, glaube ich, ein bisschen dämlich, wenn man dann erst 4 alte Folgen zeigt, dann meinetwegen mit Teil 1 dann endet nach der 5. Folge. Und dann geht's weiter mit Teil 2 von was anderen Teil. Also Naja. Also ich fände, wenn die dann, wenn sie es ausstrahlen, sie können es ruhig auf eine Folge pro Woche begrenzen. Ich meine, das ist bei fast jeder Serie so. Wer wird Conan das auch schaffen? Wenn jetzt Kinderkanäle das schaffen, dann schafft das Conan auch. Ja, die Sache ist natürlich die, wenn man zum japanischen Stand aufholen will, bietet sich das, glaube ich, nicht so sehr an, da man ja in Japan auch eine Folge pro Woche im Normalfall hat. Und wenn man dann eine Folge pro Woche auch in Deutschland zeigt, bleibt der Abstand ja im Endeffekt immer gleich. Das heißt, man hätte dann irgendwie 350 Folgen Abstand und das ist ja eigentlich nicht das, was wir erreichen wollen, schätze ich mal. Wenn man sagt, wir wollen neue Folgen, geht es eigentlich immer darum, dass man neue Folgen bekommen möchte und dann dadurch eben den Abstand zum japanischen Anime verringern möchte. So wie es eben auch beim Manga in Deutschland der Fall war. In Japan kommt zum Beispiel alle 3 bis 4 Monate ein neuer Band raus. Da hat man gesagt, hier in Deutschland, okay, wir bringen alle 2 Monate ein Band raus. Dadurch hat man nach und nach den Abstand verringert und ist jetzt praktisch schon ziemlich dicht am japanischen Stand dran. Wir haben jetzt 75 Bände und in Japan 79, also 4 Bände dahinter. Ist schon nicht schlecht. Und in Amerika machen die es ja auch beim Manga so, dass dort auch nur alle 3 Monate neuer Band veröffentlicht wird. Dadurch bleibt der Abstand natürlich auch gleich. Und die haben dort, glaube ich, auch erst 46 Bände oder sowas. Also die sind auch noch ziemlich weit hinten. Und der Abstand wird dadurch natürlich auch nicht kleiner. Das muss man dann auch so sehen. Natürlich, okay, klar. Aber was mir, also mir ist es lieber, ich bekomme durchgängig neue Folgen, als diese riesigen Pausen zu haben, die ich jetzt bei meinen Serien habe im Deutschen, obwohl ich sie ja eh im Englischen gucke. Aber wenn ich jetzt, wie Nickelodeon es macht, jetzt mit meinem Beispiel TMNT, weil das gerade so schön passt, die haben jetzt haben direkt im November angefangen, die Folgen auszustrahlen. Die Serie hat im Oktober in Amerika begonnen. Sie sind jetzt 3 Folgen hinter der amerikanischen Ausstrahlung und müssen jetzt erstmal darauf warten, dass Amerika weiter Folgen ausstrahlt, damit die überhaupt weiter synchronisieren dürfen und das ausstrahlen können. Ja, das ist natürlich optimal. Ja, aber es ist eigentlich auch blöd, weil jetzt müssen die deutschen Fans wieder darauf warten. Ja, die sind... Tja, das ist ja noch eine spezielle Regelung mit Amerika, dass es da eben drüber geht. Bei Conan ist es so, da wird er direkt nach Japan dann verhandelt, also... Also was ich vielleicht noch bemerken wollte, nämlich lassen wir uns erstmal noch darüber sprechen, ob es denn überhaupt etwas Neues kommen wird. Nämlich, so wie es mir bislang bekannt ist, hat doch Viva keine japanischen Anime-Serien oder derartiges synchronisieren lassen, soweit ich das weiß. Oder irre ich mich? Nee, soweit ich weiß, gab es bisher keine neuen Folgen von einer japanischen Serie bei Viva. Deswegen müssen wir das mal auch beachten. Warum denn wohl nicht? Es gibt ja einiges an anderen Zeichentrickserien, die bei Viva laufen, auch aktuell noch laufen und die müssen ja auch synchronisiert werden. Ich weiß gar nicht, wie das dort der Fall ist, aber das wird ja wahrscheinlich dann auch Viva irgendwie in Auftrag gegeben haben, da zum Beispiel einige Serien nirgendwo anders gelaufen sind, nur auf Viva bislang immer gelaufen sind. Ja, und bei denen scheint das zu funktionieren, aber das sind auch, soweit ich weiß, überwiegend US-amerikanische Serien, die einen speziellen Humor aufweisen, wenn man das so sagen kann. Und ja, der Rest, ich weiß nicht, was es denn noch alles für Serien gibt, sind ja eben auch so keine Zeichentrickserien, aber die kommen dann auch viele aus den US-amerikanischen Fernsehen. Ja, ich bin jetzt kein Experte des Viva-Programms, aber ich denke auch, dass Viva auf jeden Fall bei den amerikanischen Serien oder US-amerikanischen Serien ein Wörtchen mitzureden hat und die auch teilweise mit in Auftrag gibt. Da dürften sie auf jeden Fall auch viel Geld für hinlegen. Dadurch, dass Viva aber zum Beispiel im Juli 2012 und dann eben auch mit dem Redesign im Dezember 2012 eine Anime-Plattform im Internet eröffnet hat und diese auch weiterhin durchgängig betreibt, also ich sehe praktisch noch jeden Tag auf der Facebook-Seite von Viva einen Hinweis auf das Anime-Portal, wo zu Diskussionen angeregt wird. Und da muss man natürlich auch sehen, dass Viva auf jeden Fall auf die Anime-Fans hört, offen ist für alle Anregungen und Anmerkungen. Und da haben sie auf jeden Fall versucht, ein neues Standbein sozusagen zu errichten. Ich sehe es allerdings schwierig, da das ganze Geld zusammenzubekommen, um eine Synchronisierung zu ermöglichen. Ich würde sagen, dass Viva da mit One Piece zum Beispiel doch deutlich besser fahren würde, da die Serie aktuell ja auch von Kase in Deutschland herausgebracht wird. Und wenn man da eventuell alle bisher in Deutschland erschienenen Folgen bei Kase veröffentlicht hat, wird man auch sicherlich darüber nachdenken, eine weitere Lizenz für die kommenden Folgen, die noch nicht in Deutschland synchronisiert wurden, zu erwerben. Und da könnte ich mir eine Kooperation mit Viva durchaus vorstellen, dass man dann sagt, okay, Viva und Kase schließen sich zusammen, kaufen die Episoden über die 400. Episode von One Piece hinaus. Es gibt ja in Deutschland, soweit ich weiß, 400 One Piece Episoden. Und dann werden die zuerst bei Viva ausgestrahlt, zu einem bestimmten Datum, meinetwegen einmal die Woche. Und dann erscheinen die, keine Ahnung, 3 Monate später auf DVD bei Kase. Dann hätte man die Kosten halbiert sozusagen und oder auf jeden Fall geteilt. Und würde dann zusammen neue One-Piece-Folgen in Deutschland veröffentlichen, was natürlich bei den Fans sehr gut ankommen würde. Bei Detective Conan gibt es ja bisher nicht die Veröffentlichung der DVD-Boxen. Es gab sie ja mal, aber es wurde ja eingestellt nach 39 Episoden, was ich sehr schade finde anbei. Muss man sehen, wie sich das entwickeln wird. Bei Inuyasha kann ich mir auch Ähnliches vorstellen. Da werden ja auch aktuell die Folgen bei Kase veröffentlicht. Und da gibt es ja auch schon so unterbewusst, glaube ich, schon Zusammenarbeiten zwischen den beiden Firmen. Bei Inuyasha ist der Vorteil, dass die Serie zu Ende ist. Die hat mit der finalen, also die hat, wann hat die abgeschlossen? Vor 2 Jahren oder so? Und stimmt, ja. Mit 13 Folgen oder so von der finalen, nee, 13? Waren das nur 13 Folgen? Ich weiß es nicht. Von der finalen Staffel und dann war es das. Also das ist wohl ein Vorteil, den die Serie hat. Ja, ich war ja auch gemeinsam mit Kevin schon bei Viva in Berlin und da haben wir uns ja mal mit denen auseinandergesetzt. Und dort wurde auch das Argument gebracht, dass es sich bei länger laufenden Serien eigentlich überhaupt gar nicht lohnt, neue Folgen zu veröffentlichen oder zu synchronisieren, da man eben immer noch massenhaft Material hat. Man hat zig Episoden, die noch hinterherkommen und da gibt's einfach Unmengen an Folgen, die noch synchronisiert werden müssten, um den aktuellen Stand zu erreichen. Bei bisher abgeschlossenen Serien sind die Kosten natürlich auch meistens niedriger. Und man hat eben auch die Gewissheit, dass man sagt, okay, wir kaufen ein Komplettpaket von, keine Ahnung, 150 Episoden und haben eine ganze Serie, die wir dann immer ausstrahlen können. Das bietet sich natürlich in dem Zusammenhang meistens auch stärker an. Ich weiß nicht, wie viele Folgen Inuyasha hat. Ich meine, es müssten auch 200 oder noch mehr sein, oder nicht? Ich meine, wir haben ja schon 102 Episoden oder 104. Ja, wollte ich gerade sagen. 100, wie viel haben wir? 100, irgendwas über 100, 102, 104 Episoden. 103, haben wir nicht auch 113 oder sowas? Irgendwie über knapp über 100 Episoden haben wir ja schon synchronisiert bei RTL 2 damals. Und wenn sie jetzt sagen, okay, wir haben noch ein Paket mit 80 Episoden, den restlichen, dann könnte man die auch nehmen. Ja, dann hätte man die ganze Serie, könnte die immer ausstrahlen. Hätte die Fans erstmal zufriedengestellt. Ich meine, so langsam muss Viva ja irgendwas liefern. Wir haben schon seit 2009 oder so, strahlen die schon Anime-Serien aus oder 2010 meinetwegen auch. Und seitdem warten Fans eigentlich schon darauf, dass irgendwie neue Folgen kommen. Haben sie bei RTL 2 auch, die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Jetzt bei Viva warten sie weiterhin. Ich bin gespannt, ob da wirklich was kommen wird. Sie sind langsam unter Zugzwang. Sie haben schon 2-mal Conan gezeigt. Und jetzt noch eine 3. Wiederholung, ist ja angedacht. Vielleicht wollen die sich mal ein wenig anschauen, wie es denn in der 3. Runde so läuft mit der Zuschauer, mit den Zuschauern. Und ich denke, wenn Conan wirklich gut laufen sollte, allgemein gesehen, und Zukunft hat, dann könnte es sich auch eventuell lohnen, da mal 200 Folgen anzuschaffen. Denn bei Daily Conan ist natürlich auch gleichzeitig ein gewisser Vorteil, dass diese Serie so lang ist und weiter fortbesteht und es nicht in jeder Episode um irgendwie eine wichtige Handlung geht, sondern um alltägliche Mordfälle in Anführungszeichen und daher auch gewisse Zuschauer immer wieder reinschalten können, ohne irgendwie viel verpasst zu haben. Zum Beispiel solche, die nicht unbedingt zu den ganzen ganz treuen Fans gehören, sondern solche, die mal gerne einen Mordfall sehen möchten, dann schauen sie zu Conan. Ja, Conan bei der Arbeit ein bisschen zu. Und ich denke, da könnte doch ein gewisses Potenzial stecken, dass sich diese Serie etablieren könnte bei Auf Viva und da wirklich auch durchsetzen könnte. Ne? Also es ist durchaus möglich, allerdings muss es dazu natürlich auch kommen. Und da hängt natürlich, die Zuschauerzahl ab und da gibt es ja viele Beispiele an Serien, die nicht zusammenhängend sind, ne? An welche dachtest du da jetzt? Ja, im deutschen Fernsehen, es gibt hier immer so Sendungen, die die wirklich zusammenhängend sind, immer wichtige Ach Inhalte so, okay, aufeinander das meinst aufbauen, du. ne? Und Ja. welche, die eben nicht aufeinander aufbauen, sondern wirklich ein gewisses Grundkenntnisse reichen, um wieder reinzusteigen. Ja, stimmt. Bei Genau. Conan ist es ja so, das braucht man eigentlich überhaupt gar keine Grundkenntnisse. Ja. Man kann sich einfach die Folge Das 200 stimmt. anschauen und dann sieht man, aha, da wird jemand umge, da tauchen irgendwelche Leute auf, einer wird umgebracht und dann gilt es darum, den Fall zu lösen. Man kriegt ein paar Indizien und kann auch selber miträtseln und dann taucht am Ende irgend so ein schlafender Typ auf und der löst den Fall, mal so ganz banal gesprochen. Und dann findet man ja, wenn man sich dann sieht, aha, die Serie ist cool. Dann Genau. schaut man ein paar mehr Folgen und merkt man, das ist immer das gleiche mit dem schlafenden Kokoro. Dann merkt man sich auch die Namen und dann kommt man rein, will vielleicht die ganze Serie schauen. Also man kann eigentlich Ja. überall dort einsteigen und dann erfährt man vielleicht am Ende die Hintergründe, aber es ist eigentlich ganz egal, wo man denn einsteigt. Das ist eben der große Vorteil Und bei gelegentlich One. lernt man dann neue Charaktere kennen und wie die manchmal ticken oder sich in bestimmten Situationen verhalten, ne? Dann Ja. lernt man die neu kennen und so weiter, ja. Genau. Ja, ich meine, bei Pokémon ist es zum Beispiel auch so, da kann man eigentlich auch in jeder Folge reinschauen, ganz egal welche, das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Da wiederholt sich eigentlich auch alles. Bei One Piece oder Naruto ist es schon anders. Da gibt es, glaube ich, komplexere Handlungen, die man Ja. auch irgendwie verstehen müsste von Anfang an, obwohl es auch nicht so wichtig ist. Man kann ja auch irgendwo mittendrin reinfinden, so ist es nicht. Aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen anstrengender, da irgendwie reinzukommen. Ja, bei One Piece ist es halt, das ist ja mal in diese Arcs aufgeteilt und dann, wenn du natürlich mitten in einem Arc reinkommst, dann denkst du auch, hä? Ja, stimmt, wenn sie Okay. mitten im Kampf sind oder so, dann ist es natürlich ungünstig. Ist ja bei Conan auch so, wenn du irgendwie wo anfängst und dann, sagen wir mal, die ersten zwei Teile verpasst hast und den dritten Teil eines Dreiteilers siehst, denkst du dir auch erstmal, hä? Aber ich meine, wenn man dann die nächsten Folgen sieht oder praktisch bei One Piece in der nächsten Arc dann oder zur nächsten Arc, wenn es da übergeht, dann kommt man auch dann rein. Ist bei Conan natürlich wesentlich schneller gegeben als bei anderen Serien. Ja, in Von One Piece ist daher. das nicht einfach ein Schuss in den Ofen, ne? Ja. Ja, bei Pokémon ist ja jede Folge, bei Conan alle zwei, drei Folgen oder alle zwei Folgen, sage ich mal. Es gibt ja meistens Zweiteiler. Und ja, bei One Piece eben alle, keine Ahnung, 50 Folgen, sage ich mal, ganz grob. Was ja noch immer groß diskutiert wird, ist das RTL 2 Anime-Portal. Nachdem RTL 2 den Anime-Blog am Sonntag jetzt auch gestrichen hat, gibt es ja das Anime-Portal auf der Webseite, wo bisher einige Serien schon verfügbar sind online. Detektiv Conan ist nicht darunter, fehlt noch. Ob es nochmal kommen wird, ist fraglich. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht daran, weil die Lizenzrechte fürs Internet wahrscheinlich zu teuer sind für RTL 2-Verhältnisse. Ich denke mal, da nimmt man einfach die, die man eventuell schon im Bündel gekauft hat. Oder ja, auf jeden Fall neue Folgen kann man bei RTL 2, glaube ich, nicht mehr mitrechnen. Hatten sie auch schon gesagt, dass sie das Versprechen nicht einhalten konnten. Sie haben eben die Filme gezeigt, finde ich auch gut. Da hat der normale Zuschauer auch mal die Filme gesehen, die man sich vielleicht nicht leisten kann mit der DVD. Die sind ja auch recht teuer, muss man dazu sagen. 20 € pro DVD oder 15, 17, irgendwas da. Ja, aber beim Anime-Portal glaube ich nicht, dass es da noch neue Folgen geben wird. Ich denke mal, da strahlen die eher die aus, die sie schon haben und die relativ gut laufen oder die man da eben anbieten kann, möchte, was auch immer. Also auch nicht nur bei Detective Conan, sondern bei allen anderen Serien wird es auch da wahrscheinlich keine neuen Folgen mehr geben. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt auf Viva hoffen und ja, versuchen, dass Viva irgendwie es schafft, neue Conan-Folgen zu erwerben, die zu synchronisieren. In Berlin, meine ich, war das ja immer der Fall. Ja, also am Beispiel, auch wenn die anderen synchronisierten Serien, die auch überlaufen, nicht aus dem Raum Japan stammen und auch keine Animes sind, ist, denke ich, dennoch die Hoffnung da. Schließlich werden ja immerhin US-amerikanische Serien synchronisiert. Das heißt, ein gewisses Maß an ja an Budget ist da, um auch wirklich ja etwas bieten zu können und es ist nicht unmöglich. Aber da fehlt, man kann sicherlich nochmal anfragen bei Viva, auch wenn sie gesagt haben, wir werden, sobald es soweit ist, euch informieren. Ich denke, man kann dennoch geschickt anfragen, wann war das denn nochmal, wann Detektiv Conan kommt oder irgendwie so etwas, um noch ein bisschen nachzuhaken. Vorsichtig, ja. Ja, Vielleicht entrutscht er an Informationen. was mir gerade eben eingefallen ist, man könnte ja auch eventuell in dieser Sache mit RTL 2 zusammenarbeiten, auch bei One Piece zum Beispiel, dass man dann eben sagt, wir wollen neue Folgen kaufen und dann kauft man sich praktisch mit RTL 2 zusammen, also Viva und RTL 2, die Rechte fürs Fernsehen und fürs Online-Stream und dann strahlt man die auf der Website und im Fernsehen aus. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, sofern das möglich ist und von den Lizenzgebern angeboten wird. Ich meine, bisher gibt's glaube ich keine legalen Streams von Detective Conan. Oder doch, in Amerika wird es glaube ich jetzt mittlerweile schon gemacht, dass dort die ersten Episoden online gezeigt werden. Ich bin aber auch nicht auf dem Laufenden, da müsste man mal genauer nachschauen, wie es da ist. Und in Deutschland. Synchronisation bei Viva. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Viva das echt macht, weil, wenn ich jetzt mal so nachdenke, Viva ist genauso wie, also Viva ist Viacom und gehört zu MTV. MTV ist ja Pay-TV mittlerweile. Und ich weiß gar nicht, bekommen die nicht einfach nur das, was auf MTV lief und da eben nicht mehr richtig gut läuft, abgeschoben? Genauso wie sie SpongeBob und sowas von Nickelodeon abgeschoben bekommen, weil Nickelodeon gehört auch zur Viacom-Gruppe. Ich bin mir nicht sicher. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es jetzt echt nicht, weil ich kein Pay-TV habe und nicht weiß, was auf MTV läuft. Aber ich war ja mit Kevin bei Viva in Berlin und die haben uns dort auch versichert, dass sie selber schon in Verhandlungen stehen. Inwieweit jetzt MTV damit eingreift oder die ganze Gruppe ist, das weiß ich nicht. Aber ich schätze mal, dass Viva dort auf jeden Fall auch irgendwie ein Wort mitzusprechen hat. Also One Piece wird, glaube ich, oder Detective Conan wird ja auch bei keinem anderen Sender ausgestrahlt. Ist ja sozusagen nicht abgeschoben. Na doch, von RTL 2 abgeschoben. Aber, ja, kann sein. So ein Abklatsch von allen anderen Sendern. Also, Ah, und übrigens ist ja auch, jetzt mal so, Viva nicht der Einzige, der Animes ausstrahlt, weil Nickelodeon macht's auch. Also Nickelodeon hat Beyblade und Yu-Gi-Oh! Stimmt, Nickelodeon hat ja auch Kralle. Einige und, Und, aber ist es wieder zu bedenken, dass es beides Viacom, also gehören sie trotzdem zusammen. Stimmt. Ja, es gibt aber auch Tele5, will ja auch wieder Anime ausstrahlen, gehört aber glaube ich nicht dazu, soweit ich das weiß. Nee, ich glaube nicht. Und sonst gibt es noch... Ich kann jetzt aber nichts sagen, wo Tele5 zugehört. Animax und... zur Tele-München-Gruppe. Ah, okay. Also hat auch nichts mit RTL-Group oder irgendwas zu tun. Wer gehört da noch zu? Ja, da gehört zum Beispiel RTL 2 gehört dazu, ATV und Energy München. Ah, okay. Ich finde es immer interessant, welche Sender zusammengehören. Allerdings sind das nur Anteile, ne? Also RTL 2 gehört nicht ganz, so wie ich das jetzt überblickt habe. RTL 2 gehört zu 31,5% zur Tele-München-Gruppe. Und Tele 5 gehört aber vollständig dazu, ja. Ja, ich würde sagen, wir können ja am Schluss nochmal zu einem abschließenden Fazit kommen von allen, ob ihr glaubt, dass es eventuell neue Conan-Folgen bei Viva oder sonst wo geben wird. Ich kann ja mal anfangen. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich sehr skeptisch bin, was das angeht. Es gab ja in den letzten Jahren schon diverse Hoffnungen von Fans, dass neue Folgen kommen. Die gibt's ja schon seit zig Jahren. Es wurde immer gesagt, ja, ich glaube in 3 Jahren, 2012 oder sowas, kommen neue Folgen. Mittlerweile haben wir schon 2013 und sieht nicht danach aus. Ich würde persönlich vermuten, dass zuerst neue One Piece Folgen kommen, da sie in der Facebook-Umfrage auch deutlich gewonnen haben, weil es sich mit Kasei einfach anbietet, weil einfach alle Gegebenheiten dafür eigentlich am besten sind. Detective Conan wäre dann der zweite Platz. Vorteil wäre eben der eigene Hashtag, aber an sich schätze ich, man würde wahrscheinlich erstmal auf das Steckenpferd One Piece setzen und dann eventuell schauen, wie es mit Detective Conan aussieht. Von daher glaube ich, 2013 auf jeden Fall nicht mehr, rechne ich nicht mehr mit neuen Folgen. 2014 wäre eine Überraschung, aber ab 2015 denke ich mal, könnte man da auch wieder drüber sprechen. Ja, so zeitlich hast du es, finde ich, sehr schön schon mal so datiert. Ich würde auch erst so sagen, 2015 gäbe es die Möglichkeit, wenn überhaupt, die neu synchronisierten Folgen zu sehen. Was One Piece betrifft, da habe ich nicht so den Überblick und möchte mich da auch noch nicht so festlegen. Ich denke, Detective Conan hätte dennoch auch durchaus die Chance, auch vor One Piece synchronisiert zu werden. Da habe ich vielleicht nicht die passenden Hintergründe dazu, aber ich kann mir das dennoch gut vorstellen, auch unabhängig dieser Umfrage, je nachdem, wie es mit den Verhandlungen läuft. Klar ist, wie du sagtest, mit Kasei würde sich das gar nicht mal so schlecht, also würde sich gut anbieten. Und ja, persönlich betrachte ich das Ganze auch skeptisch. Ist natürlich verständlich nach diesen vielen Jahren, wie es sich damit weiterentwickelt. Fakt ist, wir sind dem Ganzen doch näher, als es bislang immer war, also dem Ziel neuer Folgen. Da war es mit RTL 2 ja nicht so mehr möglich seit 2006, nicht mehr der Fall. Und jetzt mit Viva seit 2011 ist man, denke ich, schon auf den richtigen Ja. Weg. Ja, und vielleicht ergibt sich dann noch irgendwas, ne? Das stimmt. Also wir haben mit Viva jetzt ja praktisch einen Neuanfang und Ja. hoffen das zweite Mal sozusagen nach RTL 2 auf neue Folgen. Mal sehen, wie das sein wird. Ja, also ich habe die Hoffnung da auch noch nicht aufgegeben und finde gerade auch durch Viva ist die Hoffnung nach neuen Folgen wieder aufgekeimt, weil man hat ja auch gesehen halt, dass sich Viva auch wirklich für die Conan-Fans interessiert und sie haben eben halt auch als kleines Highlight, sag ich mal, einige Folgen ungeschnitten gezeigt, was ja vorher noch nie der Fall war. Und sie stehen ja, denke ich, nach wie vor immer noch in Verhandlungen und ich denke, Conan ist auch eine Serie von Viva, die kommt gut an, das sehen sie ja an den Quoten und von daher würde ich es nicht ganz ausschließen, dass jetzt gar keine neuen Folgen kommen. Also es ist natürlich fraglich, auch bei der ganzen Vergangenheit, die wir schon mit den neuen Folgen im Prinzip durchgemacht haben. Wir warten ja schon seit zig Jahren da drauf und wurden bisher immer enttäuscht. Aber ich würde, wie gesagt, die Hoffnung nicht aufgeben. Kann mir allerdings jetzt auch nicht vorstellen, dass sie das in den nächsten 2 Jahren noch dann veröffentlichen. Also ich schätze mal, so 3 bis 4 Jahre werden wir dann noch drauf warten müssen. Und um ehrlich zu sein, habe ich jetzt nichts mehr zu sagen, weil ihr alles gesagt habt. Ja, gut. Ich kann noch mal einfügen, dass der letzte Stand aus unserer Sicht ist, dass Viva im Januar 2013 im Anime-Portal angegeben hat, dass sie sich noch weiter in Verhandlungen um neue Folgen befinden. Und da hoffe ich natürlich das Beste. Und wenn es neue Folgen geben sollte, dann erfahrt ihr das natürlich auch bei uns hier im Podcast und zuallererst natürlich bei uns auf unserer Website detektivconan-news.com. Ihr könnt gerne auch mit anderen Benutzern bei uns im Forum über neue Folgen spekulieren. Da gibt es extra Themen für unter detektivconan-forum.com. Auch Ankündigungen oder Informationen über die neuen Folgen erhaltet ihr natürlich auch bei uns im Wiki unter detektivconan-wiki.com. Noch aktueller als bei uns im Blog, was eigentlich kaum möglich ist, seid ihr bei uns auf Twitter, twitter.com/ConanNews und seit neuestem auch mit einem eigenen Kanal, twitter.com/ConanCast. Da könnt ihr euch alte Ausgaben nochmal anhören, da verweisen wir gerne nochmal drauf und treten auch gerne mit euch in Kontakt. Ja, auf Facebook sind wir auch zu finden, dort wieder als ConanNews und auf iTunes könnt ihr den Podcast auch gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dort sind wir als ConanCast zu finden, da erhaltet ihr auch mal die aktuellsten Ausgaben dann direkt auf euer iGerät. Und ja. YouTube! Genau, YouTube haben wir auch noch. Da sind wir auch als ConanNews vertreten und seit neuestem sind dort auch wieder einige Videos online gestellt worden. Also könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, und in diesem Sinne sage ich dann tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiederhören und lasst uns immer weiter hoffen, denn die neu synchronisierten Folgen, hier die Episoden auf Deutsch zu hören, ist, denke ich, unser größtes Ziel. Ja, ich sag auch, macht's gut und immer fleißig Viva unterstützen, damit sie dann hoffentlich in naher Zukunft noch neue Folgen bringen. Tschüss. Oder Sarah? Ja. Ja, ich schneide einfach mal mein Tschüss, was irgendwo in meiner Tonspur ist. Schneide ich irgendwo anders hin, ja. Hinter irgendwie. Jo. Okay, was machen wir, Clemens? Ja, ich würde mal sagen, dann beenden wir die Ausgabe, indem wir jetzt fleißig auf Stopp drücken.